hatte ich mir alles vorgenommen für dieses Jahr, das jetzt im Sterben liegt. Die guten Vorsätze so, denke ich beklommen, hat wohl mein innerer Schweinehund besiegt. Manchmal sind mir die Tage weggeglitten, wie Sand, der sacht durch meine Finger rinnt. Doch um vergangene Zeit habe ich nie gelitten, ich tanzte, lachte mit dir wie ein Kind. Hätte ich nach gesteckten Zielen nur gestrebt, verbissen ohne einen Blick für diese Welt, dann hätte ich am Ende wohl viel weniger gelebt, mich selber um so manchen schönen Tag geprellt. Das Jahr, es stirbt, es kann nicht länger bleiben, mit seiner ganzen alten, abgelaufenen Zeit. In deine Arme lasse ich mich treiben, zu mir, zu dir, in die Unendlichkeit.